klein, er könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little bit. You've got a pussy. It's a problem. Let's do it quick. So take me now before it's too late. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh don't you see, I can't get laid in Germany. Too short, too tall, doesn't matter, one size fits all. Zu groß, zu klein, der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Just a little bit, be my little bitch. You've got a pussy. Let's do it quick. So take me now, baby.